Die Vorzeichen für einen guten Start der neuen CDU-Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer ins Jahr 2019 stehen gar nicht schlecht. Die befürchtete Austrittswelle enttäuschter Friedrich-Merz-Anhänger ist ausgeblieben. Von der CSU sind versöhnliche Töne zu hören. In aktuellen Umfragen steigt die Union in der Wählergunst. Und der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thomas Strobel sagt, man stehe hinter der neuen Vorsitzenden. Wie eine Eins. Eine gute Gelegenheit also für Kramp-Karrenbauer, um auf der zweitägigen Vorstandsklausur in Potsdam ihre Vorstellungen für die Zukunft der CDU zu präsentieren. Auf die sind viele in der CDU gespannt, denn zuletzt war nach der knappen Niederlage von Friedrich Merz auf dem Parteitag bei vielen der Wunsch nach einem stärkeren wirtschaftspolitischen Profil und einem rigideren Kurs in der Migrationspolitik immer größer geworden. Gegenüber der ARD forderte nun der Vorsitzende der CDU-Mittelstandsvereinigung, Carsten Linnemann. Dieses Profil müssen wir jetzt schaffen. Der Soli muss abgeschafft werden. Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, dürfen nicht im Kriegsland Urlaub machen. Wir brauchen einen Rechtsstaat, der auch Recht durchsetzt. Ja, das hat nichts mit Rechtsruck zu tun, sondern mit Rechtsstaatlichkeit. Viel zu tun also. Kramp-Karrenbauer setzt daher gleich mal ein Thema auf die Agenda, mit dem sie sich von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die qua Amt ebenfalls an der Klausur teilnimmt, absetzen kann. Im Gespräch mit der Welt am Sonntag hatte sie bereits eine Generalaussprache über die Migrationspolitik seit Beginn der Flüchtlingskrise 2015 angekündigt. Im ARD-Bericht aus Berlin sagte sie dazu: Und es geht nicht darum, dass wir mit den schrillsten Forderungen auf den Markt gehen, sondern es geht darum, dass wir sehr klar benennen, warum etwas nicht funktioniert und wie man es ändern kann. Denn nur durch ein funktionierendes Verfahren kann man auch Vertrauen wieder bekommen, stärker bekommen. Und das ist das, was die Menschen in diesem Land auch wollen. Dafür seien ab Februar unter anderem Werkstattgespräche geplant. Erste Signale an den zumeist Friedrich Merz freundlichen Wirtschaftsflügel sendete Kramp-Karrenbauer ebenfalls im Interview mit der Welt am Sonntag. Man müsse überlegen, wie die deutsche Wettbewerbssituation gestärkt werden könnte und bringt dabei auch geringere Unternehmenssteuern ins Spiel. Das dürfte auch Friedrich Merz gefallen, der in Zukunft in die Partei eingebunden werden soll. Auch wenn er zuletzt klargemacht hat: Ich bin bereit zu helfen, aber ich werde in keine Kommission und in kein Gremium der Partei geben. Ich bin mir in der Art und im Charakter der Zusammenarbeit mit Friedrich Merz vollkommen einig. Wir haben das miteinander besprochen. Er will mich persönlich beraten, damit natürlich auch die CDU. Sagt hingegen Kramp-Karrenbauer. Ob als Experte für soziale Marktwirtschaft oder als Berater für das Grundsatzprogramm der CDU, das wird sich zeigen. Kramp-Karrenbauer hatte jedenfalls bereits angekündigt, die Partei insgesamt stärker einbinden zu wollen, als dies unter ihrer Vorgängerin Angela Merkel der Fall war. Thüringens CDU-Chef Mike Moring wird da genau drauf achten. Vor den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland im Herbst hatte er am Wochenende eine Grundrente gefordert, die 10% über der Grundsicherung liege. Zu einem Rentenkonzept, so Kramp-Karrenbauer, werde die CDU ein eigenes Konzept entwickeln. Auf der Klausur ebenfalls Thema der Europawahlkampf. Zu Gast daher auch Manfred Weber, Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei für die Wahlen und zugleich der einzige CSU-Politiker in Potsdam.